Auf der Universität besuchte er Seminare, die er nicht begriff, schleppte sich hin und wieder fort, ohne mit jemandem zu reden, fuhr am Wochenende zu Spott und Kritik nach Hause. Schließlich ging er von der Universität ab und suchte sich Arbeit. Seine Tätigkeiten: Auffüller von Süßigkeitsautomaten, Nachtverkäufer in einem rund um die Uhr geöffneten Laden, drittklassiger Reporter. Mit 36, verwitwet, voll Kummer und glückloser Liebe, steuerte Quoll davon nach Neufundland, zu dem Felsen, der seine Vorfahren gezeugt hatte, an einen Ort, wo er nie gewesen war, noch jemals hatte sein wollen. Annie Pro, Schiffsmeldungen. Aus der Traum, über das Scheitern, ein Feature von Barbara Mannitz. Ich hatte ziemliche Depressionen und war auch ganz resigniert. Und ich hatte 3 Monate, bevor ich Insolvenz angemeldet habe, und so 3-4 Monate danach, habe ich also keine Holzbearbeitungsmaschine angepackt, weil ich Konzentrationsstörungen hatte. Und ich hatte Angst, dass ich mir meine Finger abschneide oder dass irgendwas passiert. Und ich bin erst ganz langsam wieder zu Kräften gekommen. Andreas Thielemann über den Niedergang seiner Tischlerei vor 2 Jahren. Ich war also bei Kundengesprächen, ich war nicht mehr so ausgeglichen wie früher und ziemlich verkrampft. Und mir ging es auch gesundheitlich nicht besonders gut. Ich hatte viel Magenschmerzen, Sodbrennen. Ich konnte nachts nicht mehr richtig schlafen. Und es ist mir doch ziemlich an die Substanz gegangen, ja. Thielemann ist 39 Jahre alt. Die etwas dünnen Haare hat er hinten zusammengebunden. Seine kleine Nickelbrille bildet einen überraschenden Kontrast zu Zimmermannskluft und Fischerhemd. Er hat den Dachdeckerberuf gelernt, besitzt den Zimmermann-Gesellenbrief und ist Tischlermeister. Das erste Dreivierteljahr lief das recht gut. Und dann musste ich zusammen mit meinem Steuerberater feststellen, dass die Finanzierung nicht aufgeht. Das ganze Konzept war überfinanziert. Das war so ein schleichender Prozess, und weil das, was wir gemacht haben, das war hauptsächlich saisonal bedingt. Dann kam immer wieder der Winter und das Frühjahr ins Land, und dann war also gar keine Umsätze. Und die Lohnkosten, die liefen ja weiter, und dann konnte ich keine Rechnung mehr überweisen und musste dann quasi Insolvenz anmelden. Das Gefühl zu scheitern habe ich eigentlich erst, seit ich es als existenziell empfinde, schon. Also weil es zu diesem Gefühl irgendwie so diese absolute Ratlosigkeit, dass ich keinen Ausweg mehr in keine Richtung weiß, dazu gehört. Vorher war es eben immer so, okay, das misslingt, aber jetzt versuchen wir es nochmal, versuchen es anders und hier und da und dort oder so. Und scheitern ist für mich aber irgendwie mehr. Christina Braun ist Ende 40. Sie spielt freiberuflich Geige in einem Kammerorchester. Sie hilft Freunden bei Examensarbeiten und bekommt über Freunde gelegentlich den Auftrag, ein Buch zu redigieren oder auch zu lektorieren. Christina schlägt sich durchs Leben. Sie wirkt erschöpft. Die blauen Augen sind rot gerändert. Ich habe irgendwie keinen Beruf und habe das Gefühl, alle Leute um mich herum gehen ihrer Arbeit nach und haben ihren Weg gefunden und haben Kinder und so weiter und so fort. Und ich bin eigentlich immer noch wie eine Pubertierende und suche so meinen Weg. Und das empfinde ich als Scheitern. Es gibt beim Musikmachen einfach so einen Kontrast zwischen dem Erfolgreichsein in einem geschäftlichen Teil. Also das ist so diese eine Sache, die finde ich sehr weltlich ist, wo man auch sehr tapfer und stark sein muss sozusagen. Und dann gibt es die andere Seite, die sich ganz selbstvergessen der Sache hingibt. Ich finde das sehr schwer zu verbinden und für mich eigentlich unmöglich. Thomas Mahlkes Scheitern liegt 20 Jahre zurück. Es war ein dramatischer Einschnitt in seinem Leben. Er hatte Philosophie und Germanistik studiert, Examen gemacht und eine wissenschaftliche Stelle an der Universität erhalten. Seine ersten Vorlesungen bereitete er damals wie kleine Forschungsarbeiten vor. Hier fehlte etwas, dort tauchten Zweifel auf. Immer tiefer drang er in die einzelnen Themen ein und verstrickte sich. Hoffnungslos, rechtzeitig zu Semesterbeginn fertig zu werden. Thomas Mahlke machte einen Selbstmordversuch. Es gibt für mich keine wirklich bündige Erklärung, aber einen gewissen Zugang schon. Und der ist so, dass ich zunächst mal immer wieder mich gewundert habe, warum ich so wenig Möglichkeiten sah des Rückzugs. Also warum ich sozusagen sehenden Auges gegen die Wand gefahren bin und warum sich meine Gegenwart immer mehr verengte auf diesen Punkt. Also es war eine merkwürdige Zwanghaftigkeit, dass ich nur dachte, wenn ich hier scheitere, ist irgendwie mein Leben verwirkt oder an ein Ende gekommen. Wenn das Selbstbild zerbricht, unsere Vision zerfällt oder ein Ideal nicht einzuhalten ist, wenn ein Traum verloren geht, weil wir ihn gegen alle Vernunft vielleicht aber leidenschaftlich realisieren wollten, oder wenn wir einfach einer Krise nicht gewachsen sind, dann liegt die Welt in Scherben und das Leben hat seinen Sinn verloren. Täglich sehen wir Bettler, Wohnungslose, Alkoholiker, Junkies, Menschen, die aus der Normalität herausgefallen sind. Unsere Klischeevorstellungen vom Scheitern. Ob sie wirklich gescheitert sind, wissen nur sie selbst. Gera ist verlegen. Das kann ihm doch nicht passieren. Ihm doch nicht. Er, der den Erfolgshengst geritten hatte wie kein zweiter. Plötzlich fällt sein Karrierepferd tot um. Gera steht da, verdutzt, wischt sich den Staub vom Maßanzug. Seine Personalakte wird geschlossen. Sie schließt sich leicht, wie ein Sargdeckel. 30 Minuten genügen, um einen Schreibtisch zu räumen. Was übrig bleibt, passt in einen Karton. Aus Rolf Dobelli. Und was machen Sie beruflich? Seine lang gehegte Vermutung jetzt als Wahrheit. Endlich ist der Beweis erbracht, dass es mit dem Leben nicht immer vorwärts geht. Er könnte nach Hause kommen und sich seine frisch gewonnene Freiheit wie einen Orden an die Brust stecken. Vielleicht wird er ihr auch einfach nichts sagen. Nichts. Gar nichts. Ein Manager verliert seinen Job. Andere scheitern vielleicht, weil ihre Angst jede Initiative erstickt. Sie im Stillstand leben und darunter leiden. Oder weil eine Liebe unbemerkt gestorben ist und sie sich anklammern, bis alles zerstört ist. Wir scheitern, wenn der Unterschied zwischen dem, wie wir leben wollen, und wie wir tatsächlich leben, unüberbrückbar scheint. Unausweichlich gehört Scheitern zum Leben. Teach me to dance, will you? Did you say dance? Come on, my boy. Alexis Sorbas scheitert mit seiner Seilbahn grandios. Sein Freund verliert alles, was er besaß, und findet, was er seit langem sucht. Sorbas lehrt ihn tanzen. Von außen betrachtet kann Scheitern auch komisch sein. Ich leide an Versagensangst, besonders wenn ich dichte. Und diese Angst, die machte mir manch schönen Reim zu Schanden. Robert Gernhardt. Der traurige Clown mit seinen knallgrünen zu kurzen Hosen und den roten, viel zu großen Schuhen scheitert auf der Bühne meisterhaft. Er stolpert über seine Füße, er wartet sehnsüchtig auf seine Liebste und ergreift die Flucht, sobald sie auftaucht. Er zelebriert in kleinen Szenen das unvollkommene Leben und kostet sie aus, bis Kinder und Erwachsene über sein Scheitern lachen und die Scham vergessen. Auch Donald Duck ist ein ewig Scheiternder. Platt liegt er auf dem Bauch, schaut zerknirscht, ballt die Fäuste, rappelt sich wieder auf, nur um erneut auf dem Bauch zu landen. Versuchen, scheitern. Wieder versuchen, wieder scheitern. Wieder versuchen, besser scheitern. Samuel Beckett. Ich habe also geschnitten, mich auch hingelegt und der Prozess kam nicht weiter sozusagen. Ich musste während des Suizidversuches jetzt eine neue Methode entdecken, um das zu Ende zu führen. Das war so eine ziemlich grausame Situation. Und das wollte ich dann nicht mehr. Es kamen dann wirklich Lebenskräfte. Es ist einfach so. Ich habe dann selbst die Feuerwehr gerufen. Die kamen dann an und haben mich in Empfang genommen und mich ins Krankenhaus gebracht natürlich. Und dann wurde ich wunderbar betreut. Operiert und wunderbar betreut. Und die unmittelbare Phase danach war eigentlich gar keine große Grübelei. Warum? Sondern war erst einmal eine Art Überleben, also seelisches Überleben, auch mit der Beschämung. Ich habe zum Beispiel versucht, mich selbst zu verrätseln, sozusagen. So kommt mir das jetzt vor. Also ich hatte den dringenden Wunsch, in eine Psychiatrie zu kommen. Ich wollte mich gewissermaßen so in der Erklärung der psychischen Krankheit überantworten. Es hatte eine große Sehnsucht, hinter irgendwelchen Mauern zu verschwinden und zu sagen, ich bin schwer krank. Scheitern war immer ein Tabuthema eigentlich, bis es so vor 2 Jahren sehr populär wurde. Als ich vor 4 Jahren angefangen habe, mich damit zu befassen, da war das eine richtige Kontaktallergie, habe ich das Gefühl gehabt. Also, weil ich sagte, ich arbeite über Scheitern, da gingen gleich alle Läden zu und die Fenster auch. Und nach dem Motto, wenn jemand über Scheitern arbeitet, dann hat er irgendwie sowas und dann geht eine Gefahr aus. Stefan Zahlmann ist promovierter Historiker. Er ist 36 Jahre alt und lebt in Berlin. Vor 2 Jahren sah er sich in einer Sackgasse. Er hatte Angst zu scheitern, ging mit seiner Angst aber offensiv um. Ich weiß nicht genau, weshalb ich dazu kam, aber ich weiß genau, an welchem Platz ich dazu kam, zum Scheitern nachzudenken. Und zwar am Gendarmenmarkt. Ich fühlte mich so richtig klein und wurstig. Und dann dachte ich so, jetzt arbeitest du über Scheitern, also jetzt bist du so am Arsch. Jetzt machst du was zum Thema Scheitern. Also für Wissenschaftler meiner Generation ist die Auseinandersetzung mit Scheitern furchtbar wichtig. Also das drohende berufliche Scheitern, das eigene Scheitern ist ergreifbar. It's the end. Zur 15. Show des Scheiterns in der 10. Etage des Europacenters bei Netzwerk 4 im Bene Showroom im Rahmen des 2. Design Week. Jetzt habe ich alle Zahlen untergebracht. Ja, wir wollen heute Abend. Sebastian Orlak, Mitte 30, Autor, Regisseur und gescheiterter Theaterintendant, moderiert die Show des Scheiterns in Berlin. Zusammen mit 2 Freunden hatte er sie vor 2 Jahren erfunden. Der Aufschwung der neuen Medien fand gerade sein jähes Ende. Sie selbst stürzten in eine Krise und wollten der eigenen Untergangsstimmung etwas entgegensetzen. Das Scheitern, was uns interessiert, fußt eigentlich darauf, dass wir sagen, nur wer etwas wagt, wirklich wagt, kann auch scheitern. Das heißt, es geht nicht darum, um das grundsätzliche Scheitern an der Existenz, sondern es geht schon darum, um den Mehreinsatz. Ich traue mich was, ich mache was und dann falle ich auf die Schnauze. So. Wie gehe ich damit um? Und ich glaube, um diesen Moment geht es. Es hat eine kathartische Wirkung. Also es ist einfach was Befreiendes. Das ist das, was eigentlich Theater ist, dass Leute stellvertretend für einen was tun, wozu man selber zu feige ist. Also eben über das Scheitern reden in dem Fall. Der Raum ist voll. Etwa 100 Frauen und Männer zwischen 30 und 40 Jahre alt drängen sich erwartungsvoll. Das Mandolinenorchester Kapaikos spielt. Auf der Bühne steht ein Stehpult für den Referenten, an der Seite ein Sessel für den Experten. An der Wand eine Leinwand für den Overhead-Projektor. Es gibt ja viele Dinge, die versanden einfach. Und versanden deshalb, weil wir auch selber den Moment des Scheiterns gar nicht wahrnehmen, sondern einfach die Dinge auslaufen lassen, ein neues Projekt anfangen. Insofern bedeutet natürlich auch die Show, es erstmal wahrzunehmen und zu sagen, ja, ich bin gescheitert. Und das ist auch traurig, meinetwegen. Aber indem man es eben nicht alleine mit sich abmacht, sondern in einer Gemeinschaft von vielen Menschen, hat es durchaus wieder was Erleichterndes und kann auch was Fröhliches sein. Die Gesellschaft plant Scheitern nicht ein. Es ist ein blinder Fleck. Also in dem gesellschaftlichen Selbstverständnis und Modell ist Scheitern eigentlich nicht drin, sondern die positive Entwicklung der Gesellschaft an sich durch die positive Entwicklung der Einzelmenschen. Also die Moderne ist ja getragen von diesem Fortschrittsoptimismus und all solchen Sachen. Das ist kein konstitutiver Faktor. Früher gab es Glück im Himmel. Man konnte durch gottgefälliges Dasein und Leben und vor allen Dingen eigentlich auch durch ein gescheitertes Leben im Prinzip, also ein Leben in Armut und Gottgefälligkeit, sich so einen Platz im Himmelreich erkaufen. Und in der europäischen Moderne kam durch die Aufklärung eben eher das Glück ins Diesseits. Jeder war seines Glückes Schmied. Und damit hat sich aber dann eben auch der Charakter des Scheiterns verstärkt. Also wenn es in der eigenen Kraft lag, nicht zu scheitern, war das Scheitern ja eigentlich wirklich eine besonders peinliche Sache, besonders dumm. Und man war eben selbst schuld. Und das hat den Charakter deutlich verschärft. Hey, hey, hey, hey. Mm-hmm. So hot. Es gibt keine Rituale, gesellschaftliche Regeln oder Hilfen. Wer scheitert, gehört nicht mehr dazu. Er zieht sich zurück, fühlt sich beobachtet und durchschaut. Entlarvt. Mir ist peinlich, mir ist sehr stark peinlich sogar, sobald Leute was Wichtiges zu tun haben. Und eigentlich haben alle Leute dauernd was Wichtiges zu tun. Dann habe ich irgendwie die Möglichkeit, entweder so zu tun, als ob ich auch was Wichtiges zu tun hätte. Und bin unglaublich glücklich und stolz, wenn ich manchmal wirklich was Wichtiges zu tun habe. Oder ich versuche, dass das Gespräch nicht darauf kommt, dass irgendjemand fragt, zum Beispiel so eine ganz normale Frage, und was hast du jetzt zu tun? Oder was tust du jetzt gleich? Oder irgend sowas. Und ich fühle mich ganz klein und schäme mich wahnsinnig in all diesen Situationen. Geras erster Tag als Manager außer Dienst. Man kann nicht den ganzen Tag lang durch die Straßen schlendern und Schaufensterpuppen zählen. Die Kaffeetischchen sind aus Metall, die Stühle ebenfalls. Metall, matt wie graues Papier. Eine Farbe, in der Kinder einen Esel zeichnen würden, denkt er. Anzug, Krawatte. Offensichtlich, Gera ist overdressed. Dagegen helfen keine Gedanken. Es hilft nicht einmal, die Krawatte zu lockern. Das sehe ohnehin wie nach einem soeben gefeuerten Manager aus, glaubt er. Also dann doch lieber Krawatte ganz weg. Also weg. Zum Glück kommt das Bier. Kühler Schaum tropft von seiner Oberlippe. Bierschaum mitten am Nachmittag, der produktivsten Zeit des ganzen Tages. Das Scheitern wird einem oft bewusst in einem Symbol. Für viele ist ja der Erfolg sichtbar. Ich habe meine eigene Bürotür mit einem Schild dran. Oder mein Auto. Oder meine Frau, mein Haus, mein und so weiter. Das sind Symbole. Statussymbole können Symbole sein. Es kann aber auch eben sein, die Aldi-Tüte oder die gesperrte Kreditkarte. Dieser alltägliche Aspekt, der einem gerade klar macht, ich habe keinen frisch gepressten Saft, sondern nur einen aus der Tüte. Und das ist eine Konsequenz aus, was weiß ich, wo es einem gerade wehtut, wo es einem konkret wird, dass man gescheitert ist. Gera tupft sich mit dem Taschentuch den Bierschaum von den Lippen, streicht sich mit der flachen Hand die Krawatte zurecht, bis er merkt, dass er keine mehr trägt, knöpft sich trotzdem den Zweireiher zu, zupft die Hemdsärmel einen Finger breit über den Anzug hinaus, lässt Manschettenknöpfe zur Geltung kommen und schlendert an der Frau vorbei zur Toilette. Er spielt die Permutationen eines Gesprächs durch. Man hätte sich auf ein Glas Wein geeinigt oder zumindest auf eine Tasse Kaffee. Dann, und was machen Sie beruflich? Eine Frage wie eine Handgranate. Es werden die Konten gesperrt, es werden die Kreditkarten eingezogen. Mein PKW ist damals eingezogen worden. Dazu kam noch hinzu, dass ich eine ziemliche Auseinandersetzung mit meiner Ehefrau hatte über diese ganze Geschichte. Und das macht einem sehr viel zu schaffen, ja. Die Kollegen, die haben dann auch natürlich sehr negativ auf die ganze Sache reagiert. Und es ist einfach irgendwo ein Makel. In dem Dorf, in dem ich damals gewohnt habe und den Betrieb auch hatte, Da sind so Sachen passiert, dass meine Kinder da in diversen Familien nicht mehr hinkommen durften zum Spielen und so weiter. Also ich kam mir schon vor wie so ein Buhmann. Verlierer sind unsere Doppelgänger. Ihre Geschichten sind düstere Versionen unserer Geschichte. Deshalb mögen wir sie nicht und sind trotzdem neugierig. Wir beobachten sie aufmerksam. Nur zu nahe dürfen sie uns nicht kommen. Persönliches Scheitern ist immer noch ein Tabu. Auch wenn das Thema in letzter Zeit in den Medien häufiger auftaucht. In den Beilagen der Zeitungen schreiben Autoren über gescheiterte Leben. In TV-Talkshows erzählen die Gescheiterten selbst dem Publikum, was sie erlebt und gefühlt haben. Und Wirtschaftsfunktionäre beklagen die Angst vor dem Scheitern. Lust am Scheitern versprechen deshalb Managerseminare ihren verzagten Klienten. Mit roter Clownsnase sollen sie Risikofreude und Humor entdecken. Scheitern wird ein Geschäft, das Erfolg verspricht. Es gibt natürlich in meiner Generation, also der 30- bis 40-Jährigen, noch eher der bis, sagen wir mal, der Mit-30er, eine sehr seltsame Erfahrung. Das ist, dass wir alle nach unserem Abschluss des Studiums noch in diesen absoluten Wirtschaftsboom hineingerutscht sind. Also das ist dieses ganze Dotcom, also wo wirklich man in sehr kurzer Zeit unglaubliche Jobs angeboten bekommen hat und sehr schnell nach oben gekommen ist. Und natürlich bekanntlicherweise zu jetzt, also vielleicht 2000, schlug das so um. Ich meine, das sieht man hier in Berlin, die Läden stehen leer. Manchmal haben die Leute noch ihre Büros drin, irgendwelche Rechner, aber sie sitzen nicht mehr in den großen, schicken Büros, sondern sie wurschteln sich irgendwie zwischen Ich-AG und Scheinselbstständigkeit und Selbstversorgertum vielleicht bald herum. Und dieser Bruch ist natürlich enorm. 9 junge Kreative, Journalisten, Texter, Grafik- und Mediendesigner, schrieben und gestalteten Sch, das Buch des Scheiterns. Ein Buch zum Wunden lecken, weitermachen, durchstarten, über den Moment, in dem du nur noch heulen willst, über verpasste Chancen, geplatzte Träume, verlorene Lieben und den Schritt zurück. Das Manifest einer Selbsthilfegruppe für Kreative und Innovative in Berlin fordert schöner Scheitern. Scheitern liegt im Trend. Aber ist das schon eine kritische Auseinandersetzung mit einem Tabu? Ein Tabubruch? Oder ist es wie das Pfeifen im Dunkeln, um die Angst zu bannen? Was ich sicher interessant finde, ist, wie viele Leute sich real eigentlich auch existenziell gescheitert fühlen. Also diese Frage, wie heimlich das eigentlich ist. Und das ist ja bei mir auch. Also ich kann zwar sagen, ich bin gescheitert und trotzdem ist es irgendwie heimlich. Ne? Also es tritt nicht so zutage. Und ob das nicht einfach helfen würde auch, wenn man damit nicht so heimlich leben würde und sich mehr austauschen könnte. Also wenn es einfach ein bisschen gesellschaftsfähiger wäre. Ich stelle mir vor, dass also dieser große Teil von Scham, der dabei ist, dass der einfach gelindert würde, indem man sich mit anderen austauscht. Dann wäre es vielleicht leichter, das so in Arbeit umzumünzen und vielleicht wirklich was anderes damit anzufangen. In der Show des Scheiterns hat eine Frau über ihr gescheitertes Projekt berichtet und Beifall erhalten. In der Hand hält sie die Kopie eines 1.000-Euro-Scheins, das Symbol ihres gescheiterten Projektes. Zum Abschluss gibt es ein Ritual. Die Bühne wird dunkel, eine kleine Aktenzerreißmaschine steht auf dem Fußboden und erstrahlt im roten Spotlicht. Sie schiebt den 1.000-Euro-Schein hinein. Für mich ist es ein Lebensgefühl. Ich kann dem gar nicht entkommen mit allem, was ich tue. Eine Möglichkeit ist, mich zu verkriechen und niemanden mehr in die Augen zu gucken. Aber vielleicht müsste ich mich dann auch noch ganz toll besaufen immer, um mir selber nicht in die Augen gucken zu müssen innerlich. Also es durchzieht eigentlich jede Tätigkeit von mir. Es gibt viele Leute, die mich als arrogant empfinden. Also die sagen, du bist was Besonderes. Andere Leute gehen auch leben von Putzen oder werden Verkäuferinnen oder gehen ins Büro oder warum kannst du das nicht machen? Und ich habe es teilweise auch schon gemacht. Und ich empfinde aber einen Widerspruch, dass ich sozusagen mitgekriegt habe in meinem Leben, die Sehnsucht nach solchen Sachen, mich auszudrücken und was mit dem Leben anzufangen, was mir wichtig ist. Christina Braun hat für sich einen neuen Begriff erfunden. Sie nennt sich eine Scheiterin. Sie lebt am Scheitern entlang. wie gelähmt manchmal in ihrer Angst. Scheitern wird gefährlich, wenn man älter ist und schon viele Träume aufgebraucht sind, sagt sie. Eigentlich denke ich immer heimlich, aber es ist vollkommen irreal. Meine Erlösung wäre im Schreiben. Und da bin ich einfach mir selbst gegenüber auch misstrauisch. Ich glaube, es ist wie so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Ne? Ich träume von was, von dem ich das Gefühl habe. Ja, es ist wirklich ein ganz toller Traum. Aber vielleicht habe ich auch Angst, es auszuprobieren und dann zu merken, es war wirklich nur ein ganz toller Traum. Scheitern ist wie ein Erdrutsch, der einem den Boden unter den Füßen wegreißt und zerstört, was das Selbstbewusstsein ausmacht. Ein Selbstbild, in dem man sich gefallen hat. Das Gefühl, einen Menschen zu lieben und geliebt zu werden. Einen Beruf mit seinen Gratifikationen oder einen heiß begehrten Traum. Vielleicht zerstört er aber auch, was längst überholt oder von vornherein falsch war. Das einzugestehen, wir uns nur nicht trauten. Ich muss aushalten, schutz- und orientierungslos zu sein. Ich stehe in einem Trümmerfeld und das bisherige Gehäuse, in dem ich mich sicher fühlte, ist verloren. Aus einem Vortrag von Annette Fitz, Philosophieberaterin. Ich muss nicht nur die Vergangenheit, sondern auch meine erhoffte Zukunft betrauern. Ich habe Freiräume und Spielräume, aber ich brauche auch ein neues Gehäuse. Ich fange mit mir von vorne an. Im Scheitern lauern Depression und Selbstzerstörung. Aber es ist auch eine Chance. Es erzwingt einen Neuanfang und ist Impuls für Veränderung. Der Philosoph Karl Jaspers zählt das Scheitern zu den menschlichen Grenzsituationen wie Tod, Zufall, Schuld und die Unzuverlässigkeit der Welt. Wir können sie nicht ändern und können auch nicht drüber hinaus. Aber wir können etwas gewinnen. Thomas Mahlke entdeckt im Scheitern seinen intensiven Wunsch zu leben. Dennoch stürzt er erst einmal ins Leere. Das ist eine totale Entleerung des eigenen Selbstwertgefühls. Das ist so heftig. Und die Kleinheit, die man dann spürt, ist so drastisch und schrill, dass jede kleine Geste die Anerkennung verschafft. Du, wir kennen dich auch anders. Oder du als Person bist mir wichtig. Das ist das Lebenselixier, das dann wiederkommt in solchen Situationen. Nichts anderes. Also. Und die Erfahrungen mit winzigen kleinen Fortschritten, die man selbst macht. Also ich kann mich entsinnen, in der schlimmsten Phase nach diesem Selbstmordversuch war ich stolz darauf, eine Verabredung mit einem Zahnarzt geschaffen zu haben. Überhaupt das geschafft zu haben, mich mit einem Zahnarzt zu verabreden und einen Termin beim Zahnarzt einzuhalten. Denn das ist ein Absturz sozusagen in die totale Kleinheit, so wie ich das erlebt habe. Meine Form des Scheiterns. Und da muss man wieder raus. Ja. Kindliche Erfahrungen werden lebendig, als man darauf angewiesen war, getröstet zu werden, wenn die Welt zusammenbrach. Vielleicht hatten wir es gut und wurden getröstet. Vielleicht wurden wir aber auch immer wieder ausgelacht, bis wir uns verletzt in uns verkrochen haben. Wer scheitert, braucht innere und äußere Ressourcen, auf die er zurückgreifen kann, um nicht unterzugehen. Einen unverletzten Rest an Zuversicht. Eine Liebe zum Leben, die es schon vorher gab. Und auch die Fähigkeit, anderen zu vertrauen. Er braucht Freunde, die bleiben, wenn seine Welt zerbrochen ist, und die ihn aushalten, wenn er sich selbst kaum aushalten kann. Also Isolation ist tödlich dann in solchen Situationen, ja. Weil man sich selbst ja schon isoliert hat. Die Schlussphase dieses Scheiterns ist eine Isolation. Man schämt sich, überhaupt über die Probleme zu sprechen, mit denen man sich herumplagt. Und deshalb ist es umso wichtiger, ja, dass einen Freunde begleiten. Und ich vermute, dass also viele, sagen wir mal, Karrieren in der Psychiatrie und Leute, die dann irgendwo in unseren Institutionen verschwinden, so ein Verlaufsmuster haben. Die haben einfach niemanden, der in solchen Zusammenbrüchen beiseite steht. Sondern da gibt es dann nur die professionelle Hilfe, mit, wenn sie schlecht ist, mit entsprechenden Lebenschancen, ja, in Institutionen und so weiter. So wie ich das selbst ja mal mir gewünscht habe, aus lauter Beschämung. Etwa 12.000 Menschen töten sich jährlich in Deutschland. Die Hälfte von ihnen ist unter 25 Jahre alt. Viele Suizidversuche, Freitode und Selbstmorde erzählen Geschichten vom Scheitern, von Selbstzweifeln und der Selbstentdeckung, von Versuchen, sich anderen verständlich zu machen und sich selbst zu verstehen und dem Scheitern dieser Versuche. Geschichten von vernichtender Einsamkeit. Manchmal ist das Leben untragbar geworden. Manchmal sind Scham und Sprachlosigkeit zu groß. Man weiß nicht wohin und sieht keinen anderen Ausweg für das Gefühl der eigenen Ohnmacht als Aggression gegen sich oder gegen andere. Thomas Malke hat einige Jahre als Lehrer mit jugendlichen Straftätern gearbeitet. Also wenn ich zum Beispiel an meine jugendlichen Straftäter denke, die dann am Ende dem Alkohol zusprechen in massiver Weise und die ein heftiges Gewaltproblem haben, dann könnte man das eventuell auch so sehen. Also hier möglicherweise nicht sehr tatkräftiger erster Versuch, irgendwas zu machen, die Malerlehre aufzunehmen. Das haben wir nun endlich geschafft, die Lehrstelle. Dann kommt aber der Konflikt mit dem Meister. Sie kommen auch zu spät, sie bummeln, sie werden rausgeworfen. Was nun? Wie ist dieser Abbruch? Wie kann man den bewältigen? Und da kommt es, glaube ich, sehr darauf an, ob das sozusagen in so eine Verengung führt, jetzt seelisch gesprochen, zur totalen Erfahrung der Kleinheit, die so möglicherweise gar nicht benennen können, die Jugendlichen aber spüren und mit ihren jugendspezifischen Mitteln zu bewältigen suchen, nämlich Kameraderie, Alkohol, vielleicht auch, was weiß ich, irgendeine rechte Truppe, wo sie groß tönen können und so weiter und so weiter. Geboren aus einem ganz schweren Desaster ihres Selbstwertgefühls. Oder ob es gelingt, diesen Sturz durch neue kleine Eroberungen und Zusprüche von Anerkennung aufzufangen. Andreas Thielemann gelingt es, das Insolvenzverfahren für seine Tischlerei erfolgreich abzuwickeln. Er spricht mit Stolz von dem geordneten Rückzug, den er angetreten hat, wie es im Wirtschaftsdeutsch heißt. Seine Welt stürzt anschließend ein. Die Ehe zerbricht. Er verlässt das Dorf, in dem er gelebt und gearbeitet hat. Freunde und Kollegen ziehen sich zurück. Einige bleiben und unterstützen ihn. Auch zu seinen Kindern kann er den Kontakt aufrechterhalten. Trotzdem braucht er 2 Jahre, um wieder im Leben Fuß zu fassen. Die haben das ja auch mitbekommen, dass auf einmal die Mitarbeiter nicht mehr kamen und dass irgendwann die Maschinen alle aus der Werkstatt rausgeräumt würden. Das waren natürlich auch für mich ganz schwere Augenblicke. Aber wir sind da nicht aggressiv miteinander umgegangen und ich habe auch versucht, denen das zu erklären. Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich im Nachhinein die Situation nach außen hin recht gefasst genommen habe. Also ich habe nicht angefangen irgendwie mit Alkohol oder solchen Sachen oder habe auch nicht die Schuld bei anderen gesucht. Ich habe das also immer schon so bei mir selber gesucht und von daher habe ich das natürlich auch nicht auf die Kinder übertragen. Aber ich habe dann danach auch schwere Depressionen bekommen. Mein Fluthelfereinsatz während dieser Sachsenflut ist mir da sehr entgegengekommen, weil ich konnte abschalten und ich bin ja dann auch raus, quasi aus diesem ganzen Schlamassel. Und es ging mir dann auch zusehends besser. Es ist entscheidend für den Ausgang des Scheiterns, wie wir unser Scheitern erfahren. Bleibt es verborgen und überwältigt uns erst am Ende? Suchen wir fantastische Lösungen, um uns zu beruhigen? Nehmen wir es hin als Schicksal, ohne zu reagieren? Oder können wir es sehen und als Grenze anerkennen? Es war ein Befreiungsschlag. Ich weiß, ich habe immer schon vorher auch so merkwürdige Gefühle gehabt, wie ich kam mir also immens, ja, irgendwie verkrüppelt vor, sozusagen, dass ich nicht selbstbewusst genug bin und mich immer mit solchen fantasierten Wahrnehmungen anderer Menschen zu beschäftigen. Und ich habe dieses ganze System sozusagen, in dem ich da steckte, wie ein Gefängnis empfunden, aus dem ich nicht rauskomme. Und das ist dieses Wort Befreiungsschlag. Da ist was passiert. Da ist irgendwie was sehr Ernstes in mein Leben getreten und da ist diese Art Gefängnis ein bisschen zersprungen. Nobody ever warns you or tells you what to do. She walks away, you left to stay alone, forever blue, forever blue, 'cause you love her, but she doesn't love you. You did your best, life did the rest, you left forever blue. In der Liebe spielt sich Scheitern vor allem unsichtbar, in der Welt der Gefühle ab und hinterlässt manchmal eine ein Leben lang nicht heilen wollende Wunde. Es kann in einer Trennung deutlich werden, aber oft ist die Angst vor dem endgültigen Loslassen größer als vor dem auszuhaltenden Schmerz. Dann zieht es sich hin als ein lähmendes Gefühl. Es gibt Menschen, die trinken einfach mehr Alkohol und dann ist das Leben irgendwann wieder ein bisschen interessanter. Sie haben eine Gelegenheit verpasst, neu mit sich selber in Kontakt zu kommen. Oder man wird krank und bleibt unerklärlich krank, konstatiert die Psychoanalytikerin Verena Kast. Für viele ist es so, dass es ein Verlust von Zeit da ist. Also sie wissen, dass sie 2001 und 2002 gelebt haben. Sie haben Miete bezahlt, sie haben eingekauft, sie waren im Urlaub, sie haben dies und jenes getan. Sie haben Steuerbescheide oder sowas. Aber sie wissen nicht, wie sie diese beiden Jahre rumgekriegt haben. Als ob man in so einem immer gleichen trostlosen Trott vor sich hin lebt, unbewusst und so weiter und auch richtig leidet. Und erst im Überwinden dieser Phase gemerkt hat, dass man vorher gescheitert ist oder dass es wohl ein Scheitern war, dieses endlose Leiden. Und dass dann 2-3 Jahre des Lebens erinnerungslos vergangen sind. Was vorhanden ist, ist keine Leere, sondern weniger. In diesem weniger als nichts ist Gera rundum beschäftigt mit Kleinigkeiten. Das Auto muss zur Inspektion, der Kühlschrank tropft, tote Fliegen auf dem Teppich müssen aufgelesen werden. 5-mal am Tag hört Gera die Nachrichten, um festzustellen, dass nichts Außergewöhnliches geschehen ist. 5-mal am Tag dreht er am Radioempfänger, um zu hören, dass es die Welt noch gibt. Aber nichts, was sein Leben verändern würde. Seit Monaten dreht er vergebens am Empfänger. Alles ist jetzt leicht. Er pfeift ein Lied und die Vöglein in den Bäumen antworten ihm. Selbst die Imbissbuden wissen seit neuestem genau, was ihm schmeckt. Viele sagen, wichtiger als alles andere sei die innere Verfassung. Gera glaubt es jetzt auch. Das Gegenteil von Scheitern ist für mich das erlernte Scheitern. Also, dass man eben weiß, was gerade mit einem vor sich geht, weshalb man sich nicht gut fühlt, weshalb man unglücklich ist und schon Mechanismen sucht oder angebotene Mechanismen wahrnehmen kann, um aus einer Situation sich zu befreien. Es gibt ja diese verlogenen ganzen Sprüche, irgendwie, wenn eine Tür zugeht, dann gehen viele Türen auf und wo viel Tod ist, ist auch viel Leben und all sowas. Und ich plädiere für das Recht auf Leiden und dass man auch am Leiden leiden darf. Auch die Artikulation darüber. Und das wird oft nicht zugelassen. Uns schreiben schon lange keine Traditionen mehr vor, wie wir leben sollen. Wir entwickeln selbst Ideen und entscheiden, wie wir leben, womit wir unser Geld verdienen und welche Rolle wir in der Gesellschaft einnehmen wollen. Aber die Spiel- und Freiräume, unsere Entscheidungen umzusetzen, werden immer kleiner. Früher scheiterte man an Fehlern, die man selber machte. Heute scheitert man daran, dass die Gesellschaft keine Optionen mehr für einen bereithält. Um mich herum habilitieren ja genügend Leute und alle haben wir wissenschaftliche Preise und 180 Veröffentlichungen und 1000 Jahre Lehrerfahrung und wir kriegen alle keine Stelle, weil es einfach keine Optionen dieser Art mehr gibt. Man kann alles richtig machen und trotzdem scheitern. Also es gibt keine, ich habe immer das Gefühl, der Scheitern nimmt zu, aber die Verantwortlichkeit nimmt ab. Das macht Angst und die höhlt das Selbstvertrauen aus. Genauso wie die Ideologie, alles ist machbar oder alle Türen stehen offen. Wir scheitern nicht an der Werbung. Technisch perfekt, strahlend schön, jung, erfolgreich, schlank, fit, klug und begehrt. Dennoch beeinflusst sie die inneren Bilder, an denen wir uns messen. Das Einzige, was zu zählen scheint, ist Erfolg. Wer nicht mithält, egal ob er will oder nicht, gerät ins Abseits. Und Massenarbeitslosigkeit, ein gesellschaftliches Problem, wird als persönliches Versagen erlebt. Fragen, die früher in der Lebensmitte gestellt wurden, wenn man zum ersten Mal begann, sein Leben zu bilanzieren und bisweilen in eine Sinn- und Identitätskrise stürzte, beschäftigen heute schon junge Leute Anfang 30. Ich denke mir, dass unsere Generation oder unsere Zeit oder seit 20 Jahren letztendlich Projektbiografien hat. Das heißt, man hat ein Projekt. Und das kann dann heißen Partnerschaft oder Studium oder Ehe oder Karriere oder was auch immer. Und dieses Projekt wird unternommen, da werden dann Anstrengungen unternommen, das Projekt erfolgreich zu bilanzieren. Und wenn das scheitert, nimmt man das nicht mehr so persönlich vielleicht, weil man kann ja das nächste Projekt wählen. Also wenn man mit der Karriere als Radsportler scheitert, dann wird man halt, studiert man halt oder macht irgendwas anderes. Also ich denke mir, die Anschlussfähigkeit von Projekten ist heute höher und notwendiger auch, als sie früher war. Wir müssen alle uns ununterbrochen Projekte machen. Irgendwie jeder zweite unternimmt Unternehmensberatung oder ist frei oder hat seine eigene Firma. Und das nicht alles, weil man es möchte, sondern weil es jetzt vielleicht leichter ist und schöner ist auch unterm Strich, aber nicht anders geht. Also entweder man ist arbeitslos oder man macht sich selbstständig. Sie wollen nicht irgendeinen Job machen, sondern mit Leidenschaft etwas aufbauen. Aber damit wächst das Risiko zu scheitern und auch die Angst. Die Wirtschaft fordert eine neue Kultur des Scheiterns. Gewinnendes Verlieren heißt ihr Credo, um die jungen Leute zu ermutigen. Scheitern wagen. Seien Sie bereit. Es gibt keine bessere Zeit, anzufangen, positiv zu handeln. Sie forschen und Sie haben Zuversicht mit Ihren Vorbereitungen. Erlauben Sie sich nicht, von Unentschlossenheit lahmgelegt zu werden. Wenn Sie zu lange zögern, werden Sie die Zweifel nicht los, daraus Ängste werden. Es kann sein, dass Sie stolpern werden. Es kann auch sein, dass Sie abgewiesen werden. Es kann sein, dass Sie scheitern. So ist das Leben. Aus Business-Initiative News Magazine. Trotzdem, glaube ich, gibt es noch etwas ganz anderes. Ja, so ein Scheitern an sich selbst. Also das hat eigentlich mit äußeren Bedingungen gar nichts zu tun. Es gibt das einfach. Es ist nicht alles garantiert. Es gibt einfach diese Möglichkeit des menschlichen Lebens. Blindheit, Leidenschaft, Ausweglosigkeit, Schuld. Es sind alles menschliche Möglichkeiten, finde ich. Und weil wir halt so gestrickt sind, kann man auch entgleisen und scheitern. Hans im Glück hat 7 Jahre lang einem reichen Herrn gedient und bekommt Heimweh. Mit seinem Lohn, einem Klumpen Gold, groß wie sein Kopf, macht er sich auf den Weg. Er ächzt, klagt und beneidet einen Reiter. Und dieser bietet ihm sein schönes Pferd zum Tausch. Das Pferd tauscht Hans gegen eine sanfte Kuh, die gegen ein Schwein, das gegen eine Gans. Ein gewitzter Schleifer gibt ihm für die Gans einen Schleifstein. Der fällt in den Brunnen. Wer ist froher als Hans im Glück? Los und ledig aller Sorgen, aller Lasten, langt er guten Mutes bei seiner Mutter an. Wir haben noch keine Tradition des Scheiterns. Zur Kultur des Scheiterns muss erst eine Tradition des Scheiterns gehören. Das ist vielleicht unsere Generation, die es jetzt tragen muss, indem sie einfach Gewissheiten, die unseren Eltern und Großeltern noch hilfreich waren, die jetzt nicht mehr gelten, dass wir entweder neue Gewissheiten aufstellen oder uns von allen Gewissheiten verabschieden und versuchen, andere Muster des Lebens zu finden. Ich denke, man muss eine Tradition entwickeln und dann kann sich vielleicht mal irgendwann eine Kultur herausbilden. Wir sind einfach am Anfang mit Scheitern. Also ich denke mir, die einzige Form, von der wir uns jetzt da eine Kultur holen könnten, sind philosophische Texte. Vielleicht auch religiöse Texte. Aber vielleicht ist doch die Kunst und neben der Philosophie die Quelle, aus der man Scheitern lernen kann. Gelingen und Scheitern sind ein und dasselbe. Wenn man vollkommen verloren ist, aber dumm genug, um trotzdem weiterzumachen, hat man die Chance, ein wenig weiterzukommen. Nur dann. So beschreibt der Bildhauer und Maler Alberto Giacometti seine künstlerische Arbeit. Scheitern fordert ihn heraus, führt ihn auf neue Wege und zu unerwarteten Ergebnissen und bleibt trotzdem quälend. Es geht über das Misslingen hinaus, weil in dem Augenblick natürlich alle Verletzungen auftauchen, die man irgendwie nur spüren kann. Das geht in Bruchteilen von Sekunden. Habe ich den richtigen Beruf gewählt? Was ist mit meiner Genialität? Reicht es aus? Bin ich gut genug? Also es gehen alle Entwürfe oder alle Visionen, die ich habe, gehen in diesem Augenblick den Bach runter und machen mir meine Vorstellung oder meinen Entwurf zunichte. Ne? Der Zeichner Otto Beckmann, 59 Jahre alt. Dann war ich einfach tief gekränkt, verletzt und habe das Blatt am liebsten nicht mehr gesehen. Deswegen habe ich es ja auch weggeworfen oder zerrissen oder in Kamin gesteckt oder was auch immer damit gemacht. Jetzt mache ich es anders. Jetzt gucke ich mir das an und sage, okay, das ist nicht das geworden, was es werden sollte. Aber was hat dazu geführt, dass es das nicht geworden ist? Und das bringt mich weiter. Das ist die Chance. Vorher habe ich alles weggetan, fertig, aus, basta. So. Und damit waren alle Wege versperrt eigentlich. Ich habe immer wieder von Null angefangen. Jetzt bietet mir das also immer wieder eine Plattform, von der aus ich dann wieder neu ins Wasser springen kann. Und wenn man ein paar Mal dieses Erlebnis gehabt hat, dass das funktioniert, ja, dann sind solche Momente, also schon fast, man sehnt sich schon nach solchen Auseinandersetzungen. Man hat das Gefühl, man hat ein Gegenüber und man hat etwas, an dem man sich misst und an dem man streitet und sich reibt und so weiter. Das ist dann auch sehr spannend. Also ich vermeide solche Situationen heute nicht, sondern ich erwarte sie und ich hoffe, dass ich dann einigermaßen heil draus vorgehe und die Kraft daraus gewinne, wie von einer Batterie quasi, und Neues machen kann. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, you're shut down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. Thomas Mahlke machte eine Psychoanalyse, getrieben von der Frage, warum diese Blindheit gegenüber Alternativen, diese maßlose, selbstzerstörerische Reaktion. Einen Ansatzpunkt entdeckte er in den unterschiedlichen Idealen in seiner Familie. Er wollte das Lebenswerk seines Vaters nicht fortführen, wollte studieren und wissenschaftlich arbeiten und setzte seinen Lebensentwurf gegen den des Vaters. Er wollte es besonders gut machen und scheiterte. Ich habe ab und an depressive Phasen. Die gehören aber auch zu meinem Leben. Mit denen gehe ich um. Aber nicht nur dies. Ich glaube, es hat auch eine Form, eine Folge, eine Art Leichtigkeit. Das ist ganz merkwürdig, aber es ist so. Ich glaube, ich klebe nicht so am Leben. Und manchmal fühle ich mich so sauwohl und auch energiegeladen. Und ich glaube, das hat damit zu tun. Ich habe mal so eine schwarze Seite ausgelotet irgendwie. Bin da ziemlich weit rangekommen. Und ja, das relativiert viele Dinge. Also, es hat so ein bisschen mein Koordinatensystem verrückt, gewissermaßen. Erzogen worden bin ich sozusagen so, das ist eigentlich eine Beschäftigung für Genies, Männer und sonst niemand. Und ansonsten nur zur Freizeit. Dadurch habe ich sozusagen eigentlich mir meinen Beruf erkämpft gegen Widerstand, weil ich bin kein Mann und ich bin kein Genie. Und es gebührt mir einfach nicht. Und habe damit einfach viel Kraft auch vergeudet, mir selber vorzusagen, es gebührt mir trotzdem. Und ich habe einfach das Gefühl, ich möchte nicht aufgeben. So. Andreas Thielemann erinnert seinen Zusammenbruch an das unerträgliche Gefühl, ausgegrenzt und ohne Daseinsberechtigung zu sein, das er als Jugendlicher hatte. Er beginnt, sich mit seiner Familiengeschichte auseinanderzusetzen und findet Parallelen, deren Tragweite er erst jetzt begreift. Es hilft ihm, seine Depression zu verstehen und zu akzeptieren. Inzwischen hat er sich mit einem kleinen Dienstleistungsunternehmen selbstständig gemacht. Man findet seine Daseinsberechtigung wieder. Und es macht sehr großen Spaß und ich habe also auch meine helle Freude an kleinen Erfolgen. Man nimmt es also viel intensiver wahr, wenn man mal ein positives Feedback von der Kundschaft bekommt oder ein Projekt ist besonders gut abgewickelt. Und ich habe jedenfalls mich sehr kritisch mit mir selber auseinandergesetzt und habe auch gemerkt, wo ich Defizite habe. Und ich denke mal, und habe dann da auch angefangen, ganz bewusst an mir zu arbeiten und mich auch da so ein bisschen in vielen Punkten zu verbessern. Und das gibt einen Kraft und das baut einen auch wieder auf. That's life. I can't deny yet. I thought of quitting, baby. But my heart just won't buy it. If I did a thing, it was worth one more try. In a big boat, and Scheitern ist auch eine Form, die eigene Idealisierung, Illusion, Selbstüberschätzung zu korrigieren. Der Psychologe Erik Erikson hat das Prinzip des Scheiterns formuliert: Sein, was man geworden ist, und wissen, dass man einmal nicht mehr sein wird. Sein Leben annehmen. Quayle erlebte Augenblicke in sämtlichen Farben, gab geistreiche Bemerkungen von sich, achtete auf den vielschichtigen Klang der Wellen, wenn sie die Steine zählten. Er lachte und weinte, bemerkte Sonnenuntergänge, hörte Musik bei Regen, sagte, ja, Wasser konnte älter sein als Licht, Wälder mitten im Ozean auftauchen. Es kann passieren, dass ein Krebs mit dem Schatten einer Hand auf dem Rücken gefangen wird. Und es mag sein, dass die Liebe manchmal ohne Schmerzen und Elend kommt. Sie hörten Aus der Traum, über das Scheitern. Ein Feature von Barbara Mannitz. Es sprachen Eva Kröll und Stefan Schad. Technische Realisation Jutta Liedemitt und Kerstin Heikamp. Regie Annette Berger. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2005.